Herzlich willkommen zum Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Juni 2013 von Pfarrerin Katrin Kammata. Es liest Christian Bein. Sonntag ist Familientag. Vor einiger Zeit habe ich mir im Haus der Geschichte in Bonn eine Postkarte mit diesem Titel gekauft. Es hatte eine Ausstellung zur Geschichte des Sonntags gegeben. Was auf der Postkarte zu sehen ist? Keine Familienidylle am Kaffeetisch, kein älteres Ehepaar beim Spaziergang, kein Kinderwagen und glückliche junge Eltern. Nein, man sieht eine klare, feine Schwarz-Weiß-Zeichnung, die eine alte Frau beim Vogelfüttern zeigt. Sie trägt einen abgewetzten Mantel, die Haare sind zu einem Knoten zusammengefasst. Den kleinen Tieren hält sie Körner und Brotkrümel hin. Und in dem kleinen Ausschnitt, in dem sich ihre Hand und der Schnabel eines Vogels berühren, ist der Bildhintergrund orange hinterlegt. So tritt diese Berührung deutlich hervor. Eine eindrückliche Szenerie und eine besondere Familienbegegnung. Tja, auch so sieht der Sonntag, der klassische Familientag, aus. Es ist nicht nur ein Tag von Entspannung, Zusammensein und Freizeitvergnügen. Es ist auch ein Tag der Einsamkeit, der geschlossenen Geschäfte, der ruhigen Straßen und langen Abende. Wer alleine lebt, egal in welchem Alter, wird es kennen. Gerade alte Menschen leiden darunter, oft nicht nur am Sonntag, sondern an allen Tagen der Woche. Das für die meisten von uns größte soziale Netz, die Familie, ist weggebrochen, der Partner gestorben, die Kinder weit weggezogen. Und auch andere wichtige Stützen, wie Freunde oder gute Bekannte aus der Schulzeit oder dem Berufsleben, sind nicht mehr da. So kann es sein, so muss es aber nicht sein. Viele Kirchengemeinden oder freie Verbände haben erkannt, dass die Sorge um die, die alleine sind, ein zutiefst kirchliches, diakonisches Anliegen ist und ein weites Arbeitsfeld bietet. Natürlich haben schon immer Menschen alleine gelebt, manchmal ihr ganzes Leben. Aber in unserer Zeit wird das Thema immer relevanter. Lebensmittelhersteller überlegen sogar schon, Packungsgrößen zu ändern, um sich auf die größer werdende Zahl Alleinlebender einzustellen. Und das ist nur ein Beispiel. Ich finde, dass wir als Kirche besonders die alten Menschen sehen sollten. Der Pflegedienst, das Essen auf Rädern und andere Unterstützungsmaßnahmen sind gut und zum Leben unbedingt nötig. Aber was ist mit einer Art sozialer Versorgung? Mit Kontakten, mit Worten, mit Ansprache, mit Musik. Eine Initiative im Rheinland zum Beispiel packt Koffer zu bestimmten Themen mit Bildern und Gegenständen und besucht damit alleinstehende Menschen zu Hause oder im Altenheim. Es gibt Koffer zur Bergischen Kaffeetafel, zu Märchen, zu Opern oder Kinoklassikern und auch zu großen Lebensthemen wie Heimat oder Glück. Das ist ein Weg, der Einsamkeit zu begegnen und eine sehende, aufmerksame Kirche zu sein. Viele Gemeinden haben Besuchs- oder Telefondienste, um, im wahrsten Sinne des Wortes, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Als Kirche begleiten wir Menschen durch ihr Leben und durch die Zeit. Gerade dann, wenn sie sich von dem verabschieden müssen, was sie lange getragen hat, ist es Zeit, da zu sein und mitzugehen. An einem einsamen Sonntag, eine Stunde oder eine längere Zeit. Sie hörten den Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Juni 2013. Text Pfarrerin Katrin Kammata, Sprecher Christian Bein, Musik Fireproof Babies mit Kids Than Age. Diese Produktion ist Creative Commons lizenziert. Das heißt, Sie dürfen sie als Ganzes, unbearbeitet und nicht kommerziell vervielfältigen und verbreiten, solange Sie dabei auf diese Lizenz hinweisen und den Evangelischen Kirchenkreis Unna als Urheber angeben. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse und würden uns sehr über Anregungen und Kritik freuen.